Wir sind im Hammerwesten in der Lange Straße und draußen beginnt gerade die Sonne zu scheinen. Meine beiden Interviewdamen haben die letzten Tage und die letzte Nacht sehr hart gearbeitet und ich bin ganz dankbar, dass sie trotzdem heute da sind. Es ist Mutter und Tochter und das freut mich ganz besonders. Beide sind im Internationalen Frauenforum. Finde ich ganz spannend. Miriam sogar im Vorstand, die Tochter. Möchtet ihr euch erstmal vorstellen? Also wahrscheinlich machen wir es so, dass du sprichst Arabisch und dann übersetzt. Ne? Ja, so ist vielleicht. Also stellt euch erstmal vor. Also Arabisch oder? Du kannst auch erstmal auf Deutsch und dann später auf Arabisch. Alles gut. Guten Morgen. Ich heiße Noura. Ich komme aus dem Irak. Ich bin seit 9 Jahren in Deutschland gekommen. Ich bin verheiratet und ich habe 3 Kinder. Und ich kann jetzt im Arabisch auch sagen. Sabah al-Khair. Ani ismi Noura. Ani min al-Iraq. Ani und Ailti تقريبا جايين لألمانيا من 9 سنوات دخلنا بالسنة 10 وأني أم لثلاث أطفال شكرا دانكشن شكرا ja und ich bin Miriam. Ich bin auch seit 9 Jahren in Deutschland, wie alles schon bereits meine Mutter gesagt hat. Ich habe 2 Geschwister und eine wunderbare Mutter. Vielen Dank. Okay, seit 9 Jahren seid ihr in Deutschland. Wollt ihr uns erstmal ein bisschen mitnehmen in den Irak? Vielleicht erstmal du, Noura, dass du uns ein bisschen erzählst. Es interessiert uns besonders das Leben der Frauen. Wie bist du aufgewachsen als Frau? Was für Hindernissen bist du begegnet? Was für Unterstützungen vielleicht auch? Ja? Die Frage. Also, klar. Sag ruhig, ich mach. Okay, قصدك بأنه عايت ديخ ولا عيشت في العراق ماني ولا بثرت خاصة ماني كما قلت له unterstützen und ديخ ولا حياتك تمام.